Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie nun Glaube und Macht in Torgau, die Reformation in Sachsen und ihre Auswirkung auf Politik und Kultur. Eine Sendung von Wolfram Nagel. Wir stehen hier in der Torgauer Schlosskapelle, dem ersten für den protestantischen Gottesdienst errichteten Kirchenbau, der in seiner schlichten Form Vorbildwirkung hatte für den gesamten Kirchenbau im nordeuropäischen Raum. Also wenn man nach Berlin guckt, nach Gotha guckt, bis nach Kopenhagen hinauf, diesen Bautyp findet man eigentlich fast in jedem Renaissance-Schloss. Eckhard Kluth ist Sekretär der Torgauer Ausstellung Glaube und Macht. Monatelang hat er mit seinen Mitarbeitern die Schaustücke der Reformation aus Museen, Bibliotheken, Archiven oder Kirchen Europas zusammengetragen. Nicht nur zahlreiche Gemälde der Karnachs haben hier für 6 Monate ihren Platz gefunden, ebenso sind das Original der päpstlichen Bulle gegen Luther oder die Urkunde des Augsburger Religionsfriedens von 1555 zu sehen. Auch die Schlosskapelle selbst ist ein wichtiger Ort der Reformation. Die Kanzel, die über der Gemeinde schwebt, wo der Prediger in die Mitte der Gemeinde tritt und die Bibel erläutert, ist natürlich ein ganz wichtiges Gestaltungselement, aber genauso auch der Altar, der nicht mehr ein Altar ist, vor dem der Priester mit dem Rücken zur Gemeinde die Messe zelebriert, sondern hinter den er treten kann und das Abendmahl in voller Zeugenschaft der Gemeinde bereiten kann. Schloss Hartenfels war das politische Machtzentrum der Lutherzeit. In Torgau residierte der ernestinische Kurfürst Friedrich der Weise, der dem Wittenberger Reformator 1521 Schutz auf der Wartburg gewährte. Er galt als einer der mächtigsten Männer des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Friedrich der Weise war humanistisch gebildet und liebte die Musik. Auch das mag ein Grund sein, weshalb Hofkantor Johann Walter auf Schloss Hartenfels zusammen mit seinem Freund Luther europäische Musikgeschichte schreiben konnte. So der Musikwissenschaftler Matthias Herrmann, Professor an der Dresdner Musikhochschule. Martin Luther ist ja bestrebt gewesen, einen evangelischen Gottesdienst noch ganz aus dem Geiste des katholischen Gottesdienstes heraus zu formen. Er hat also die überkommene Messe in seiner Gestalt, im Ordinarium Missae, wie wir sie kennen, übernommen, hat allerdings in zunehmendem Maße eben deutschsprachige Elemente eingeführt. Also es ging ihm von A bis Z darum, dass die anwesende Gemeinde am Vollzug des Gottesdienstes teilnehmen kann. Teilnehmen kann in Bezug auf das Wort, aber eben auch in Bezug auf das Musikalische. Das ist, wie ich meine, die Keimzelle der reformatorischen Musik. Die Freundschaft Luthers zu Johann Walter war ein historischer Glücksfall. Denn sie bestärkte den Reformator in seiner Auffassung, dass Musik das größte Wunderwerk der Schöpfung vor allen anderen Künsten sei. Seit der ersten evangelischen Messordnung von 1523 blieb in protestantischen Gebieten das Modell der katholischen Messe erhalten. Auch in der maßgeblich von Melanchthon formulierten Confessio Augustana von 1530 wird im 24. Artikel die unbedingte Beibehaltung der altkirchlichen Messordnung betont, allerdings unter Einbeziehung deutscher Gesänge. Seit 1523, also nach seiner Rückkehr von der Wartburg, schrieb und vertonte Luther immer neue Liedtexte, die schnell den Charakter von Volksliedern annahmen. Das wohl berühmteste Beispiel ist »Ein feste Burg ist unser Gott«. Zwischen Luther und Walter hat sich ein sehr protektives Verhältnis entwickelt und man spricht ja immer davon, dass Johann Walter der musikalische Berater von Martin Luther gewesen sei. Ganz konkret gesprochen, Johann Walter ist der Erste gewesen, der die Kirchenlied-Melodien von Martin Luther vierstimmig gesetzt hat. Der von Johann Walter geschriebene und vertonte Choral »Wach auf, du deutsches Land« drückt die allgemeine Aufbruchstimmung der Reformationszeit aus. Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Bedenk, was Gott an dich gewandt, wozu das wettinische Territorium, das von Coburg bis Wittenberg und Dresden reichte, war seit dem Leipziger Landtag von 1485 in ein ernestinisches und ein albertinisches Gebiet geteilt. Ernst, der ältere Sohn des 1464 verstorbenen Kurfürsten Friedrich II., erhielt die Kurwürde. Albrecht der Beherzte wurde Herzog von Sachsen. Unter Kurfürst Friedrich dem Weisen wurde 1502 die Universität Wittenberg gegründet. Für Günter Wartenberg, Dekan der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig, waren gerade die Universitäten Mitteldeutschlands frühe Keimzellen der Reformation. Wir haben in Mitteldeutschland ein Bemühen an den Universitäten Erfurt, Leipzig, Wittenberg, Frankfurt oder sich mit dem Humanismus auseinanderzusetzen. Und das war die damals neue Form der wissenschaftlichen Beschäftigung. Und diese intensive Auseinandersetzung schuf einen Nährboden, aus dem viele der zukünftigen Reformatoren gekommen sind. Sein theologisches Rüstzeug hatte Martin Luther in Erfurt erhalten. Nach einer Romreise im Jahre 1510 bis 11 begann Luther in Wittenberg zu lehren. Nicht alleine die Zustände am Hof des Papstes brachten ihn nach langem Bibelstudium dazu, die römische Kirche zu kritisieren. Seine 1517 formulierten 95 Thesen waren eine Erwiderung gegen den Ablasshandel und vor allem auch gegen die Ablasspredigt des aus Pirna stammenden Dominikanermönchs Johann Tetzel gedacht. Luthers Protest richtete sich gegen den beim Käufer erzeugten Glauben an die Sicherheit des Heils. Die Gabe an die Armen, die Unterstützung der Bedürftigen ist wichtiger als der Kauf von Ablässen. Gott gibt jedem Christen Anteil am Handeln Christi, auch ohne Ablassbriefe. Wahre Reue erfährt vollständige Vergebung von Strafe und Schuld und bedarf nicht des Ablasses. Luther dachte nicht im geringsten daran, eine neue Kirche zu gründen. Er wollte eine Disputation über den Ablasshandel. Und er wollte eine Veränderung der Ablasspraxis, sagt der Dresdner Historiker Karl-Heinz Blaschke. Er wollte auf dem Boden und in den Strukturen der alten Kirche seine neue Auffassung von Glauben anbringen, so wie es dann etwa in Schweden und in England geschehen ist. Da in Deutschland sich die Bischöfe dieser Richtung nicht anschlossen, war es zwangsläufig, dass eine Ersatzlösung geschaffen werden musste, und da sprang natürlich dann der Landesherr ein. Also das landesherrliche Kirchenregiment ist eigentlich nur eine Notlösung, eine Ersatzlösung, die gar nicht im Sinne von Luther gewesen ist. Luther hat die Kirche von der Gemeinde her gesehen und nicht von oben. Durch die Möglichkeit des gerade entstandenen Buchdrucks fanden die gegen das Papst- und Kaisertum gerichteten Ideen jedoch schnell Verbreitung im gesamten Reich. Luther schrieb nieder, was viele Zeitgenossen längst dachten und diskutierten. Die Zeit für Veränderungen in der römischen Kirche war reif. Das hatten auch die wettinischen Landesherren begriffen. Ohne ihr Interesse hätten Luthers Ideen nicht so schnell Fuß im ganzen Reich fassen und auch die machtpolitischen Konstellationen in Europa verändern können, so Günter Wartenberg. Dass wir hier ein Kurfürstentum haben, also ein Bereich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, der mit zu den entscheidenden Gebieten gehörte und wo wir also auch damit rechnen können, dass die Dinge, die dort passieren, auch bis in die Reichspolitik hinübergehen und natürlich vom Kurfürsten her auch ein gewisses Bewusstsein. Ein Reformbewusstsein, das sich bereits im 15. Jahrhundert als Reaktion auf die teilweise unhaltbaren Zustände im Klerus und in den Klöstern herausgebildet hatte. Das heißt, die regierenden Landgrafen, Herzöge und Kurfürsten waren sehr an einem funktionierenden Kirchenwesen in ihren Gebieten interessiert. Außerdem waren sie bestrebt, ihre Macht gegenüber Rom und dem Kaiser zu stärken. Das Ganze wurde natürlich noch verstärkt durch soziale Spannungen. In den 20er Jahren kamen dann die Unruhen der Bauern dazu, dass also auch hier sich die Notwendigkeit verstärkte, dass wieder Ordnung geschaffen werden musste. Und da waren natürlich die Obrigkeiten gefragt. Die Obrigkeiten handelten nach Ansicht Wartenbergs aus einer doppelten Position heraus. Einerseits als Inhaber der politischen Macht, aber natürlich auch als Glieder der Kirche. Und als solche hatten sie sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sich die damalige Kirche entwickeln sollte. Daraus resultierte auch der Gegensatz zwischen dem ernestinischen Kursachsen und dem albertinischen Herzogtum Sachsen, dessen Zentrum Meißen und Dresden war. Herzog Georg war eben der Überzeugung, dass die notwendigen Veränderungen nicht von der politischen Seite aus in Angriff genommen werden dürften. Die politische Seite hat da immer nur zu helfen und zu unterstützen, sondern dass es die Aufgabe sei der Kirche und der dazu berufenen Institutionen wie der Papst und der Kaiser. Das heißt, auch der albertinische Herzog Georg hatte eine Reform innerhalb des bestehenden Kirchenwesens angestrebt. Auch er übte scharfe Kritik am Ablasshandel, durch den viel Geld nach Rom abfloss. Doch Luthers neue Lehre, welche die römische Kirche in ihren Grundfesten erschütterte, lehnte er ab. Dieses neue theologische Konzept hat im Grunde genommen das Kirchenwesen aufgerollt. Also wenn man sagt, zum Beispiel, es hat nur das Bestand, was mit der Bibel konform ist, dann bedeutet das eben das Ende der sieben Sakramente, dann bedeutet das das Ende des geweihten Priesters, der Priesterweihe und auch bestimmter kirchlicher Strukturen. Die neuen theologischen Auffassungen von Luther waren also der Schlüssel für weitreichende Veränderungen über bereits vorhandene Reformansätze hinaus. Den politischen Rahmen dafür hatte, nach Ansicht von Günter Wartenberg, vor allem der ernestinische Kurfürst Friedrich der Weise geschaffen. Basis war letztlich dessen wirtschaftliche Macht, die auf dem Silberbergbau im Erzgebirge beruhte. Obwohl viele kultische Elemente der alten Kirche abgeschafft wurden, wie die Heiligenverehrung, gab es in Sachsen und Thüringen keine Bilderstürmerei. Zwar verschwanden die Heiligenbilder und Nebenaltäre aus den Kirchen, aber die Hauptaltäre blieben. Bedingt durch die unterschiedliche Entwicklung in den ernestinischen und albertinischen Gebieten existierten protestantische und katholische Städte oftmals sogar eng nebeneinander. Hier war am meisten zu spüren, wie stark sich die Ideen der Reformation auch beim einfachen Kirchenvolk durchgesetzt haben. Karl-Heinz Blaschke. Die Leute haben stundenlange Wanderungen auf sich genommen, um aus ihrer noch katholischen Kirche in eine entfernte evangelische Kirche zu gehen, um dort evangelische Predigt zu hören und am Abendmahl in beiderlei Gestalt teilzunehmen. Das muss den Leuten etwas bedeutet haben. Für den Historiker war die Reformation vor allem ein städtisches Ereignis. Weil Mitteldeutschland bereits sehr stark städtisch geprägt gewesen sei, habe die Reformation hier einen fruchtbaren Boden gefunden. In Sachsen lebte bereits damals ein Drittel der Bevölkerung in den Städten. Das war eine überdurchschnittliche Urbanisierungsrate. Blaschke kritisiert die Auffassung über die seit dem 19. Jahrhundert immer wieder kolportierte glückliche Konstellation von Glaube und Macht. Für ihn ist die Torgauer Ausstellung über Sachsen im Europa der Reformationszeit zu Staatskirchen orientiert. Ich kritisiere an dem Konzept der Torgauer Ausstellung, dass es zu wenig auf die Reformation von unten, auf die Gemeinde orientiert ist und zu viel orientiert ist auf Fürsten, Konsistorien, kirchliche Würdenträger, die Reformation von oben. Das ist nicht die ganze Reformation. Es ist das ein Reformationsverständnis, das im 19. Jahrhundert in der Zeit des Staatskirchentums in Sachsen üblich gewesen ist. Während die Rolle des Kirchenvolkes lange unterschätzt wurde, sei dagegen die Rolle des Kurfürsten in der nachreformatorischen Geschichtsschreibung weit überschätzt worden, so Blaschke. Dazu beigetragen hat auch die schnelle Mythisierung Luthers durch dessen Schüler und bestimmte Darstellungen des Reformators im Verein mit den damals Herrschenden. Dabei haben sich Friedrich der Weise und Luther, wenn überhaupt, nur einmal gesehen. Das war vermutlich während des Reichstages in Worms im Jahre 1521. Luther war ein kleiner Mann, ein Mönch, und der Kurfürst, das war einer von den größten Herren, die hatten da keine direkten Beziehungen. Ein Herrscher, den Papst Leo X. gerne zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gekrönt hätte. Und hätte Friedrich der Weise Ambitionen dazu gehabt, wäre die Reformation möglicherweise etwas anders verlaufen. Er war kein Mann der Macht. Er war ein in seine Aufgaben hineingewachsener Fürst. Aber er hatte keine Ambitionen, nun Kaiser zu werden. Friedrich unterstützte die Reformation nicht offen. Aber er schützte Luther vor der kaiserlichen Gerichtsbarkeit und der römischen Inquisition auf der Wartburg. Auch sonst habe der Kurfürst die Dinge einfach laufen lassen, sagt Blaschke. Damit verschaffte er den Wittenberger Reformatoren einen Freiraum, in dem sie sich ungehindert entfalten konnten. Zumindest hat er nichts gegen ihn getan. Er war nicht ein Mann, der sich für jemand einsetzte, sondern der die Dinge dahin gehen ließ und zusah, wie er als anständiger Mensch redlich aus einer für ihn unangenehmen Situation herauskam. So würde ich ihn interpretieren. Unangenehm war die Situation auch deshalb geworden, weil durch die Auflösung der altkirchlichen Strukturen Unruhe im Land aufkam. Dieser Unruhe wollte auch Luther entgegentreten. Nach einem Jahr hatte er die schützende Wartburg wieder verlassen, um gegen die sogenannten Zwickauer Propheten vorzugehen. Zu seinen unmittelbaren Widersachern gehörte beispielsweise Thomas Münzer, den er erbittert bekämpfte. Luther, er hatte seine ganz konkrete und überzeugte Meinung. Und die beruhte auf seinem Glauben, auf seiner Glaubenserkenntnis, die eben nach jahrelangem Bibelstudium bei ihm entstanden war. Und da war für ihn klar, es gibt nur diese eine Wahrheit. Von diesem Ansatz musste er alle abweichenden Meinungen zurückweisen, ablehnen und dann eben auch im theologischen Bereich verteufeln, wie er es mit den Täufern getan hat und mit Thomas Müntzer. Luther fühlte sich als Vollstrecker einer Kirchenreform und da gab es für ihn keinerlei Kompromisse. Seine Kompromisslosigkeit, beispielsweise in der Abendmahlsfrage gegen Zwingli und Calvin, wirkt bis heute nach. Ja, der theologische Gegensatz zu den Schweizer Reformatoren war mitunter größer als zur römisch-katholischen Kirche. Der Leipziger Theologe Günter Wartenberg. Die unterschiedliche Abendmahlsauffassung, die sich zwar unterscheidet in der Frage der sogenannten Wandlung von Brot und Wein, aber die reformierte Seite, die ja das Abendmahl als reines Gedächtnis- und Erinnerungsmahl sieht, ist natürlich eine grundlegende andere Anschauung und das verändert auch den Gottesdienst. Einige nun protestantische Fürsten bedienten sich der Religion als Machtmittel. Der Augsburger Reichstag von 1530, wo die Protestanten unter Führung von Melanchthon die sogenannte Confessio Augustana formulierten, sollte einen Ausgleich bringen. Allerdings scheiterten die Gespräche zwischen den beiden großen Religionsparteien. Kaiser Karl V. drohte den Protestanten mit Krieg, falls sie nicht zur päpstlichen Kirche zurückkehrten. Als protestantisches Verteidigungsbündnis entstand darauf der Schmalkaldische Bund. Der Schmalkaldische Krieg führte jedoch im Jahre 1547 zur Niederlage des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen und des hessischen Landgrafen Philipp. Das war ein Jahr nach Luthers Tod. Die Anführer des protestantischen Bündnisses wurden von den kaiserlichen Truppen gefangen genommen. Johann Friedrich verlor die Kurwürde an den Albertiner Moritz von Sachsen. Der Komponist David Köhler ging in seinem Choral »Seid ihr denn stumm?« auf diese Ereignisse ein. Der Kaiser zwang die protestantischen Stände, einem Moratorium zuzustimmen, mit dem die Einheit der Kirche wiederhergestellt werden sollte. Im sogenannten Interim von 1548 wurde der protestantischen Seite lediglich die Priesterehe und der Laienkelch zugestanden. Ansonsten sollte alles beim Alten bleiben. Doch der Erfolg Kaiser Karls V. war letztlich ein Pyrrhussieg. Unter dem neuen Kurfürsten Moritz setzte sich die Reformation auch im albertinischen Sachsen durch. Auf dem Leipziger Landtag von 1547 hatte Moritz den sächsischen Ständen versprochen, dass auch er zur neuen lutherischen Lehre stehen wolle. Er sicherte seinen Untertanen Lehr- und Bekenntnisfreiheit zu und stellte sich damit schon bald gegen den Kaiser, Günter Wartenberg. Der Augsburger Religionsfrieden von 1555 beendet gleichsam eine Phase innerhalb der reformatorischen Entwicklung und begründet die konfessionelle Spaltung im Reich, aber auf Vertragswege, auf dem Wege eines Vertrags, eines Ausgleichs. Ein Ausgleich, der bis zum Dreißigjährigen Krieg halten sollte. Die unversöhnlichen Gegensätze in der Amtsfrage, dem Abendmahls- und Kirchenverständnis prägen jedoch bis heute die kirchliche Praxis. Es sind Kernpunkte für das Selbstverständnis der Konfessionen, die sich nicht so einfach abschaffen oder verändern lassen, auch nicht im Prozess der Ökumene. Wenn die römisch-katholische Kirche auf das Papstamt verzichten würde und wenn sie die Vorstellung vom Amt, also im Blick auch auf die Priesterweihe, aufgeben würde, wäre sie nicht mehr römisch-katholisch. Allein in der Kunst und in der Musik gab es seit der Reformation einen ständigen Austausch zwischen Protestanten und Katholiken. Maler wie die Cranachs arbeiteten für beide Seiten. Katholische Künstler, Musiker oder Architekten aus Italien waren seit Moritz' Machtübernahme am kurfürstlichen Hof in Dresden tätig. Besonders deutlich wird das in der Zeit des Barock, also während der Gegenreformation, etwa durch das musikalische Schaffen evangelischer Komponisten wie Johann Sebastian Bach in Leipzig oder katholischer Musiker wie Jan Dismas-Zelenka in Dresden. Matthias Herrmann. Das am katholischen Hof August des Starken oder seit der Konversion August des Starken sich eine ganz intensive katholische Musikpflege herausgebildet hat im Urland Luthers, also im Land der Reformation. Und dieses Wechselspiel zwischen höfischer, in Klammern katholischer Musikpflege und städtischer, in Klammern evangelischer Musikpflege, ist ja bis zum heutigen Tage produktiv.